Der Unbelehrbare. Warum Mackie Messer aus dem Fenster sprang. Eine Wendegeschichte. Feature von Helmut Kopetzky. Ich kam ja in der Nacht nach Hause und da war also Kriminalpolizei in der Toreinfahrt und wollte mich nicht ins Haus lassen und so. Und es ist was passiert. Wohnen Sie hier? Ich sage, ja, ja. Dann gehen Sie schnell durch. Er liegt noch hier. Beate Roche, Rundfunkregisseurin. Ich sage, was ist passiert? Ist jemand aus dem Fenster gesprungen? Ja. Ja, und er war mit einem weißen Tuch bedeckt und du kennst ja unseren Hof, der ist ja so etwas abschüssig, ja? Ja, ja, so eng und auch. Und dieser Blutstrom, der da in diesem Gulli lief. Ja. Naja, die ganze Nachbarschaft hing natürlich am Fenster. Ja, ja, klar. Berlin, Friedrichstraße 128, vierter Stock. Der Schauspieler Wolf Kaiser, November 1990. Ja, das ist so seine wie soll ich sagen, seine Vorstellung von Einfachheit, ja, Kultur. Ein Brechtstuhl. Das ist ein Brechtstuhl, ja. Das ist alles in Eisen geschmiedet und dazwischen Leder. Ein wunderbarer, setzen Sie sich mal rein, wie schön Sie da sitzen. Tja, das ist er, der Gute. Bertolt Brecht, ein Porträt des Dichters. Das ist ein sehr typisches Bild. Sehr nachdenkliches Gesicht. Tja, wie kriegt man die Herde ein bisschen zur Menschlichkeit? Das ist ein A und O gewesen, wissen Sie? Ja. Die Menschlichkeit, das war das Erste. Wolf Kaiser war der Gangsterboss McKeith in Brechts Dreigroschenoper. Musik von Kurt Weil. 30 Tage nach dem sogenannten Beitritt seines Landes DDR zur Bundesrepublik hadert Mackie Messer mit der neuen Zeit. Schauen Sie, ich habe die Arbeitslosigkeit erlebt. Alles, der Koks war da, nicht wahr? Die Prostitution war da, die Kriminalität, keine Arbeit, Hunger und alles Mögliche. Und jetzt ist es wieder ähnlich. Alles ist genauso wieder aufgewacht, nicht? Wie eine Hydra, nicht? Die jetzt wieder ihr Zünglein rausstützt, nicht? Und schlappert. Und es herrscht mächtig, mächtig der Kapitalismus. Und wer das Kapital hat, kann sich alles erlauben. Alles ist käuflich, hat Brecht gesagt. Es ist nur eine Frage des Preises. Wenn das alles merkantil wird, wissen Sie, dann kriegt das eine Klebrigkeit und eine Kotzigkeit. Nee? Und wenn ein Staat noch dafür sorgt, dass es gar nicht anders geht, dann wird's kriminell. Wir wollten verändern und haben einiges verändert und haben einen gewissen Stoß in menschliche Richtung getan. Das haben wir. Aber tja, wer will denn heute verändern? Die nehmen es, was da ist. Aber verändern, die Helly, die Weigel, die Frau von Brecht, die sagte mir mal, Burbel, sag doch nicht immer Mensch, sag doch Leute. Und sie hat recht. Es sind 95% auf der Welt, das sind Leute. Und 5% Menschen. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der hat ein Messer. Das Messer sieht man nicht. einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. 1961, die Dreigroschenoper mit Wolf Kaiser hat Premiere, 33 Jahre nach der Uraufführung, nur ein paar Wochen vor dem Bau der Mauer in Berlin. Und da sage ich Ihnen, es gab keine Karten für unsere Leute, weil der ganze Westen da drin war. Es war jedes Mal ausverkauft. Und unsere standen nun an, auch mal das Stück zu sehen. Nach dem Mauerbau konnten die dann, konnten unsere Leute rein. Ne? So war das. Das war bumsevoll. Und er kann sich nicht erinnern. Und man kann nicht an ihn ran. Denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann. Denn ein Haifisch ist kein Haifisch, wenn man's nicht beweisen kann. Wir waren also dreimal in Paris und dann zweimal in London. Wir waren in Stockholm, wir waren in Helsinki, wir waren in Budapest, in Prag, in der Sowjetunion. Und ich könnte sagen, das ist fast alles, jedes Stück war ein großer Erfolg, jedes Stück. Ne? Es gibt keinen besseren Mack the Knife als Wolf Kaiser, schreibt der Londoner Guardian nach dem Gastspiel im Old Vic Theater. Seine Stimme, seine Ausstrahlung, die Wucht seiner Persönlichkeit sind einmalig. Er war auch ein Erzkomödiant und ein toller Typ, ein Verrückter, ein Besessener, ein ganz extravaganter Mann, ein schwieriger Mensch, ein Mutter- und Frauenorientierter, ein kinderloser Mann, ein verrückter Kerl, also eine schillernde Gestalt in dieser Theaterlandschaft. Carmen Maja Antoni, Protagonistin des Brecht-Theaters seit den 60er Jahren. I saw a production of Coriolan. In 74, I guess. And Wolf Kaiser was in that production. Der Schriftsteller Holger Teschke, Dozent für Theaterregie in Boston, Massachusetts. Er war Dramaturg und Shakespeare-Übersetzer in Berlin. And I was just flabbergasted. I thought this was the greatest thing I ever saw. And I wanted to go to the theater. Der erste Eindruck war einfach hinreißend. Und so kam ich zum Theater. I still remember this first scene. Kaiser plays Menenius Agrippa, the Roman senator and the great orator. And so the plebeians are in uproar and they want to overthrow the Senate and so on. In der Brecht-Fassung des Shakespeare-Stücks Coriolan spielt Kaiser den römischen Senator Menenius Agrippa. Das Volk rebelliert. And he is sent out to calm them down. Um die erhitzten Gemüter zu beruhigen, erzählt er die berühmte Geschichte vom Aufstand der Glieder gegen den Bauch. There was a time when all the limbs rebelled against the belly, you know. And I said, wow. And so I became fascinated by this actor. I said, who is that? Von Ihnen kommt's. Was sagst du jetzt, du großer Zeh in diesem Haufen? Ich? Wieso bin ich der große Zeh? Weil du der niederste, gemeinste, ärmste von dem Gesindel bist. Du gehst voran wie, du Schurke, du ansteckend fauler Apfel. I saw him very often walking up and down Friedrichstraße, where he lived, you know. Ich begegnete ihm oft auf der Friedrichstraße, wo Kaiser wohnte. He was a Roman senator walking in East Berlin. Ein römischer Senator schreitet durch Ost-Berlin. With his haircut and his, you know, tall figure, and he was a very strong man. I could feel Wolf Kaiser is approaching. Alles an diesem großen, starken Mann vermittelte den Eindruck, Wolf Kaiser naht. There was this Roman senator coming up, and I was impressed, and I was too shy to ask him. Und ich war zu scheu, um ihn anzusprechen. You know, he was not a very approachable man. Er wirkte irgendwie unnahbar. Man sollte sich nach ihm umdrehen und sagen, ah, das ist der Kaiser, der große Kaiser. Der Kaiser. Ja. Lutz Volke. Hörspieldramaturg. Ich habe ihn noch in vielen anderen Rollen gesehen, aber als einzigartig bleibt für mich immer bestehen diese große Mackie-Messer-Rolle. Dieses hohle und falsche Pathos, was er da spielte, diese Großmannssucht. Von dem Augenblick an war ich vielleicht Brecht-Fan. In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong. Soldaten holen auf den Kanonen vom Land bis Kutschpiran. Wenn es mal regnete und es bewegte, ihnen andere Rasse, dann braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Piste. ...1949. Bertolt Brecht lädt die 20-jährige Schauspielerin Regine Lutz aus Zürich nach Ost-Berlin ein. Mit seiner Frau Helene Weigel plant er die Gründung einer eigenen Theatertruppe. Das Berliner Ensemble. Ich kann nur sagen, der erste Anblick war vernichtend. Er sah aus wie unser Klempner und er hatte eine Mütze auf und hatte eine alte Zigarre in der Hand und schwere Schuhe hatte er an. Ich wusste ja nicht, dass das Maßarbeit war. Ich sah nur klobige Schuhe. Aber da ich seine Werke nicht kannte und seine Gedichte nicht und gar nichts, dann, Gott, man war ja am Theater allerhand gewohnt. Schwester, aus was für einem Holze bist du gemacht, dass du dir was vergibst? Was ist mit deiner Scham und was mit deinem Stolze? Ach, danach fragst du nicht, wenn du einmal liebst. Pauken und Trompeten. Regine Lutz, Shootingstar des Brecht-Theaters, singt das Lied der Viktoria. Es folgt dem Hirsche die Hirschkuh und dem Löwen die Löwin ins Feld. Und es folgt dem Geliebten das liebende Weib, wohl bis an das Ende der Welt. So, nun tritt Wolf Kaiser auf. Ist ja ein ganz anderer Typus als der kleine Brecht, der so ein bisschen den Handwerker mimt. Ja, im Grunde war Wolf äußerlich ein Außenseiter. Er war groß und breitschultrig. Und wenn er so in der Gruppe stand mit uns, fiel er auf. Das ist klar. Ja, aber dafür kann er ja nichts. Wir mochten uns ja gern, aber der intelligentesten einer war Wolf nicht. Er war eine wunderbare Bühnenerscheinung. War er. Ich weiß nur, dass Brecht den Mackie Messer nicht außergewöhnlich aussehend haben wollte. Wenn Brecht länger gelebt hätte, dann wäre er wahrscheinlich nie der Mackie Messer geworden im Berliner Ensemble. Niemals. Wolf hätte er nie genommen. Er wollte ja den Mackie Messer eigentlich als Bürger darstellen. Ja. Es gibt ja dann am Schluss, wo... Am liebsten mit der Mappe und der Arm. Ja. Wo er dann zum Galgen geführt wird, wo er nochmal sagt, was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Sehr richtig, ja. Mhm. Ja. Meine Damen, meine Herren, Sie sehen vor sich den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist denn Dietrich? Gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank? Gegen die Gründung einer Bank? Und das sind halt alles für mich damals in meiner Jugend. Ich fand das alles Spitzfindigkeiten. Und toll formuliert und so, gut, ja. Aber ich war so gar nicht beeindruckt von dieser ganzen Geschichte. dass ich mir sagte, wenn das Theater ist, ist es stinkelangweilig. Ja. Ja. Hat sie denn wirklich die politische Seite dessen, was sie da gespielt haben, damals nicht so interessiert? Nein, nein. Überhaupt nicht. Nein. Und die anderen zum Teil auch nicht? Auch nicht. Solidaritätslied. Der Schauspieler Ernst Busch. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen, die Sonne. Wissen Sie, das war halt so, das darf man nicht vergessen. Erstens mal wollte Brecht Dreigroschenoper nicht spielen. 30 Jahre nach der Uraufführung ist das Stück für den Marxisten Brecht ein alter, viel zu schicker Hut. Er wollte es nicht. Wir haben ihn jahrelang gequält und er wollte es einfach nicht. Und dann hat ja auch Erich Engel übernommen. Nach Brechts Tod. Ja. Wir spielten dieses neue Theater, was antidramatisch war. Es war das Zeige, das Vorzeigetheater. Wolf hätte den Mackie nie und nie und nie und nimmer gespielt. Nein. Ganz bestimmt. Nein. I understand that he kind of felt becoming Mac the Knife. Allmählich wurde er wohl selbst zu Mackie Messer. I think something where Brecht would have just freaked out by the idea you become, you know. Bei dem Gedanken wäre Brecht glatt ausgerastet. Wie ich ja zum Beispiel auch keine Polly bin. Die Tochter des Bettlerkönigs Jonathan Peacham, der das Elend als Ware verkauft. Ich habe die Lieder sehr gemocht. Schön als es werde, doch nun ist vorüber. Aber für Brecht war ich so bürgerlich und das war nun gerade wieder das, was er wollte. Wolf wollte durch diese Rolle, dass nachher vor der Bühnentüre sämtliche junge Mädchen zwischen 16 und 26 standen und Wolf schrien. Ah, ein Mann, ja. Und es wäre für ihn der Todesstoß gewesen, wenn Brecht noch gelebt hätte und er ihn nicht gespielt hätte. Er fand sich unwiderstehlich. Aber es war ein Riesenerfolg. Er hat das ja über 400 Aber Mal gespielt. Ich flehe Sie an, geben Sie mir ein Theater, wo das Dreigroschenoper ein Misserfolg ist. Ja. Das gibt es nicht. Ja, das ist ein todsicheres Stück. Bertolt Brecht stirbt im Jahr 1956. Seine Witwe Helene Weigel, Intendantin des Berliner Ensembles, erklärt die Aufgabe der Schauspieler im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Wir laden das Publikum in unsere Theater ein, um ihm Abbilder unserer Wirklichkeit in vergnüglicher, kluger und anmutiger Weise vorzuführen und es dadurch instand zu setzen, die Wirklichkeit zu erkennen. Also die Leute kamen manchmal nach der Arbeit mit der Stulle, das hörten sie schön rascheln, nicht wahr, kamen die ins Theater. Und so haben die sich niedergelassen, haben ihre Stullen gefuttert, nicht wahr, und haben zugehört. Der Arbeiter musste sagen, wie hat es dir denn nur gefallen und so. Und nun kam da so ganz einfacher der Arbeiter so, oh, es war ganz gut. Ja, mir hat das nicht so richtig gefallen. Ja, warum denn nicht? Nun, dann wurde diskutiert und dann wurde verändert. Ach, natürlich gibt es so ein, naja, eben Kunst gehört dem Volk und Volk sollte nur ins Theater gehen. Jackie Schwarz, Schauspieler. Freikarten und über den Betrieb. Und die Leute sind manchmal auch nicht gerne ins Theater gegangen. Aber sind nur, um die Pluspunkte zu sammeln für die Kultur, fürs Kulturbrigadebuch, sind eben dann nur, um anwesend zu sein. So, die haben aber waren innerlich nicht da oder sind weggeschlafen oder in der Pause gegangen oder sowas. Gut, man kann auch Leute zu ihrem Glück zwingen. Aber ich möchte zu meinem Glück nicht gezwungen werden. Nee, war Interesse. Sie wurden eingeladen. Das ist, ja, das gab's hier. Das sind alles positive Dinge. Also die Arbeiterklasse rekrutierte sich ja gedanklich und ideell aus Gewesenen, will ich mal sagen, Faschisten. Jochen Ziller, zuletzt Dramaturg des Brecht-Ensembles. Und wenn ich gewesene Faschisten sage, meine ich natürlich, dass dort ein Potenzial war, das zwar offiziell sozusagen für diese Gesellschaft baute oder Uran förderte, aber im Kopf überhaupt nicht auf dem Boden dieser Gesellschaft war. Der Brecht ist ja nicht jedermanns Sache. Und wenn man denkfaul ist, dann geht denn das eben nichts an. Ich meine, es gab ja in der DDR ein Überangebot an Agitation. Manche Leute haben sich einfach dagegen gewehrt und wollten mit sozialistischer Literatur und Theater nichts zu tun haben. Oben stand sie immer drüber. Kultur ist jeder zweite Herzschlag meines Lebens. Aber nun stellt sich heraus, dass es nicht jeder Zehnte, nicht jeder Fünfte, vielleicht der 80. ist. Wolf Kaiser, 1916 geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in der Schweiz, wohnhaft in Ost-Berlin. Serienheld auf den Fernsehbildschirmen der DDR. Die Blumen kannst du vorerst auf den Tisch legen. Wir nehmen jetzt keine. Nicht wahr, Jungs? Die in Darmstadt haben uns übers Ohr hauen wollen, das hat nicht geklappt. Aber dafür nehmen wir keine Blumen. Sag ihnen, unter welchen Bedingungen wir Blumen nehmen. Wenn wir mit den Polyurethanen früher auf dem Markt sind als die. Genau. Mit ihrem eigenen Geld sie selber aus dem Feld schlagen. Das ist der Klassenkampf nach meinem Geschmack. Nicht wahr, Jungs? Solange das nicht geklärt ist, nehmen wir keine Blumen. Nee. Der Meister Falk ist ja einer der profiliertesten und berühmtesten und wirksamsten Figuren des deutschen Fernsehfunks geworden. Eine Figur, die von den Zuschauern ja als Realfigur, als real lebender Mensch genommen wird, als Partner befragt wird. 1970. Der Rundfunk der DDR ist zu Gast bei Wolf Kaiser. Wie ist es gekommen, dass Sie solche Figuren mit solcher Überzeugungskraft verkörpern können? Ja, dazu kann ich sagen, ich bin einer von Ihnen geblieben, den Werktätigen. Ich arbeite wie Sie, ich kann mit Ihnen sprechen, wie Sie mit mir. Ich bin ansprechbar geblieben, auf der Straße. Mein Großvater war ein Eisengießer, mein Vater war ein Galvaniseur. Ich bin selber ein Proletarier, das heißt ein Arbeiterkind. In dieser Gestalt sind doch die Erfahrungen einer ganzen Generation von Arbeitern vereinigt. Ihre Leiden, Niederlagen, Kämpfe, Siege, im Streik, eine Stempelstelle, hat dieser Falk am eigenen Leib spüren müssen, was das heißt, Ethos der Arbeit. Ja, das ist vielleicht seine schlechteste Rolle, obwohl er die gern gespielt hat, glaube ich. Es ist halt eine sozialistische Märchenfigur gewesen, dieser Meister Falk, der Probleme lösen sollte, die eigentlich nicht lösbar waren. Für mich hat Wolf nie eine politische Überzeugung ausgestrahlt. Nie. Nein. Er war kein Kommunist. Nein, in keiner Weise. Nein. Er hat sich unter uns gesagt, dafür ja gar nicht interessiert. Auch nicht mit dem linken Finger nicht. Ich habe nicht ein einziges Mal in einer Diskussion von Wolf ein, wie sagt man heute, Statement gehört oder so. Mit Wolf ein politisches Gespräch war hoffnungslos. Aber fürs Theater reicht es ja alle Male. Nein, er war im Grunde ein feiger Duckmäuser, der eben jetzt im Osten größer wurde, als er im Westen je geworden war. Aber dass er politisch interessiert gewesen wäre. Das ist interessant. Also war es auch wieder nur eine Rolle sozusagen. Ja, es war dargestellt. Wer um Arbeit überhaupt gekämpft hat, kann der nicht erst voll und ganz die Größe der Tatsache ermessen, dass in unserer sozialistischen Verfassung nicht mehr nur das Recht auf Arbeit, sondern die Pflicht zur Arbeit verankert ist. Also eine Pflicht, die zur Befreiung wird. Nicht nur von der Gnade des Unternehmers arbeiten zu dürfen, sondern in der sich der Arbeiter als Schöpfer und Mitgestalter seines eigenen Geschicks empfindet. Das ist das Schönste, was man erreichen kann. Ja, und ich habe das Glück gehabt, Figuren auf der Bühne, im Film und im Fernsehen darzustellen, mit denen ich zeigen konnte, was ich denke. Kunstpreis der DDR 1961. Nationalpreis erster Klasse 1968. Vaterländischer Verdienstorden in Silber 1977. Vaterländischer Verdienstorden in Gold 1981. Wolf Kaiser war in erster Linie, glaube ich, ein Bauchschauspieler. Einer, der weniger denkt und es trotzdem richtig macht. Barbara Plensert, Hörspielregisseurin. Aus der Rede Bertolt Brechts auf dem Völkerkongress für den Frieden, Wien, 1952. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche in unserem Munde sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. I mean, he played all these political parts in television. Meister Falk, you know, this, exactly. This dream model of a socialist a worker, or Thomas Münzer, a revolutionary peasants leader, things like that. Er spielte all diese sozialistischen Musterknaben. I think he was a ham. Doch in Wirklichkeit war er, was englische Theaterleute einen Schinken nennen. A ham, as they say in England. He wanted to play, period. Er wollte einfach spielen, Punkt und aus. If someone would have called him and said, Wolf, would you play God? He said, of course, because I know how to play God. Er hätte keinen Augenblick gezögert, auch den lieben Gott zu spielen. On the other hand, looking at the world as it is now, what was wrong to say, you know, everyone should afford to buy food and to have proper housing and to have, you know, the children should go to the university for free. Aber was ist falsch daran, bezahlbare Nahrung, Unterkunft und Bildung für alle zu fordern? What's wrong with that, you know? I mean, look at the system now. Man muss ja nur das heutige System betrachten. So this naivete, I think, was also paired with a certain amount of understanding of social justice. Kaisers Naivität paarte sich mit großem Verständnis für soziale Gerechtigkeit. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen, ja. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib. Mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich aber unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon vertrüge diese Kost. Nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Drei-Groschen-Oper, zweiter Akt. Gefängnis in Old Bailey. Die Ballade vom angenehmen Leben. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier die Haut zur Macht zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen. Wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gattin stumm zu Bette geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht, und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frage sie nur noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Also, ich muss sagen, natürlich gehörte er zu den Privilegierten, sage ich mal, der DDR. Er hatte eine Mutter in der Schweiz, er hatte Geld in der Schweiz, er konnte in die Schweiz fahren und insofern war er schon von der Person her doch etwas ziemlich bevorzugt. Das ist vieles, was nicht so zusammenpasst eigentlich, wenn man sich das so nochmal anhört, was er erzählt. Sie hat mal gesagt, er hat auch sie für die Astrologie interessiert. Das ist ja für einen Materialisten eigentlich so etwas abseits. Das war ja, und davon verstand er wirklich was. Hat er Ihnen die Hand gelesen? Ja, oder? Alles Mögliche, ja. Und aus der Geburtsstunde, und man nahm das ja alles nicht ernst, also Wolf wurde nie ernst genommen. Es ist halt Wolf, nicht wahr? Ja, ja. Mich verwirrt das immer mehr, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe jetzt tagelang wieder die alten Bänder gehört. Ja. Das, was wir damals aufgenommen haben, 1990. Wo ich wirklich eine Verzweiflung spüre, dass das alles auf einmal nichts mehr wert ist, was er für wert gehalten hat vorher. Er war, glaube ich, der Typ Mensch, der sich selber in einem ganz anderen Lichte sieht, als er eben ist. I have seen a lot of actors who were politically very much engaged in the GDR, who turned around and didn't care to play, you know, something different. Ich habe eine Menge engagierter DDR-Schauspieler erlebt, die ihr Mäntelchen mühelos nach dem Wind hängten. It's rather weird than to blame them. Darf man sie ihnen vorwerfen? If you look back in history and you look at this main story of Gustav Gründgens, was he a bad actor because he acted under Göring? Of course not. War Gustav Gründgens ein schlechter Schauspieler, weil er unter Görings Patronage auftrat? He was probably not a super moral, you know, model or whatever, but do I really care if I go to the theater and see him as Mephisto in 1947? Moralisch war das vielleicht fragwürdig, doch was schert's mich, wenn er nach dem Krieg den Bühnenteufel einfach weiterspielte? 1989. Im August 1990 beschließt die Ostdeutsche Volkskammer den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Der 3. Oktober wird Nationalfeiertag. Der Schauspieler Wolf Kaiser, gerühmt als Gangsterboss McKeith, beklagt den Niedergang der sozialistischen Moral. Ich meine, das ganze Unternehmen hier war ja auch ein Versuch, Herr Kowetzki. Das ist wichtig auch mal zu sagen. Man soll da nicht einfach nur so ein Gesamturteil da alles mies und blöd und falsch, gar nicht. Es war sehr viel Ausgezeichnetes und es wurde auch sehr viel Gutes erreicht. Unser Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Welche Regierung macht nicht mal einen Quatsch und so? Jeder Staat. Aber man soll auch nicht vergessen, was war. Nur diese verdammte Mauer und diese Kriminalität, die sich da oben da entwickelt, hat ja kein Mensch daran gedacht, dass das überhaupt bei einem Proletarier möglich ist. Keiner. Die Mehrzahl hat das nicht gewusst. Und so fielen die auch alle aus dem Himmel in die Hölle runter. Ich war und sagte, um Gottes Willen, was haben die getrieben mit uns? Die Obersten haben sich noch schon fette Konten im Ausland geschaffen. Und so war das, wie das immer ist, immer bei einer Revolution. Das Chaos, nicht? Und das Herdenvolk, nicht? Das hat geblutet. Na, für wen? Es ekelt mich, dass das eben möglich ist und dass da auch sehr viele Regierungsleute da mit befasst waren. Das ist dreckig, man muss brechen. Man hat doch einen Ethos, nämlich ein Künstler, der muss einen Ethos haben, nicht? Und ein moralisches Prinzip. Aber mit der Idee hat das im Grunde nichts zu tun, sondern sie wurde, ja, wie soll ich sagen, sie wurde unkeusch. Sie war nicht mehr keusch. Und die Bedürfnisse des Menschen, etwas mehr zu haben mit der andere, das ist überall auf der Welt, überall. Und wenn sie einem, der gehungert hat, nun eben ein Stückchen Torte hingeben, nicht wahr, nimmt er sie sehr schnell. Und da muss er etwas für das Stückchen Torte machen, nicht? Und muss dann vielleicht in die Kirche rennen dann. Und dann kriegst du zwei Stückchen Kuchen. Das ist alles verständlich, ist auch menschlich, allzu menschlich, wohlverstanden. Aber ich sage Ihnen etwas. Nicht alle sind der Versuchung unterlegen. Einige haben nachgedacht. Und schon, was für Werte sie letzten Endes jetzt aufgeben müssen. Und das ist noch nicht zu Ende, dieses Experiment. Und ich glaube, die nachdenken, tun sie, das haben sie bei uns gelernt. Und da wird etwas ganz anderes rauskommen, wie man sich vorstellt. Der Fernsehfunk der DDR wird 1990 abgewickelt. Das Fernsehschauspielerensemble wird entlassen. Auch Wolf Kaiser alias Meister Falk. Juck dich dein... Nein. Du bist der Held. Du bist der Held. Juck dich dein braunes Fell. Heil Stalin! Das Berliner Ensemble probt ein Stück von Heiner Müller. Heil, komm! Reflex! Heil Stalin! Ich schlag dich tot. Es war ein Versuch, in das Theater aber auch neuen Atem reinzubringen. Das Brecht-Theater war nämlich lange nicht mehr in den 80er Jahren, was es mal gewesen war zu Brecht-Zeiten und in 60er Jahren noch, sondern es hat leider Patina angesetzt. Es war ein dogmatisches Theater, was also auch keinen Hund mehr unter dem Ofen hervor locken konnte. It's just like a theater museum. It was like walking through dust. Ein verstaubtes Theatermuseum. Das ist der neue Kurs. Was für ein neuer Kurs? Demokratie. Die Norm wird diskutiert, ehe sie erhöht wird. Wir sind nicht Russland. Wir sind keine Kulis. Nicht so Broll. Ach Mensch. Wir verstehen bloß Russisch. Amerikanisch werden Sie verstehen. Werden Sie verstehen, Junge. Was? Werden Sie verstehen. Warum soll ich denn werden betonen? Da weiß die Zukunft ist. Das ist, wenn man etwas nicht gesehen hat. Oder wenn man das sieht, was jetzt da ist. Das kann also absolut zu einem Fehlurteil führen. Das war also ganz, ist ganz anders. Es war anders. Als aber heute. Ganz, ganz anders, Herr Kopetzky, ganz anders. Es gibt ja immer noch Lebende, die das große Theater erlebt haben. Nicht alle gestorben, leben ja noch ein paar. Ne? Das war eine fundierte Angelegenheit, das war eine Lebensphilosophie, auf der man getragen war. Heute, wer trägt die jungen Leute? Nicht? Das ist Chaos. Das hat sich zerfasert. Tja, nochmal mal die Höhe, die wir hatten. Das ist schwer zu besteigen. Kantinengespräche. Theater am Schiffbauer Damm, November 1990. Es war so, dass also es schwer war, im Berliner Ensemble überhaupt eine Karte zu erhalten. Und wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass unser Zuschauerraum eben auch mal halb voll nur ist. Hans-Peter Reinecke, Schauspieler. Die teuerste Karte war uns damals 10 Mark und die billigste 50 Pfennig. Jetzt ist es momentan so, dass ich also die Leute aus der ehemaligen DDR und aus dem ehemaligen Ostberlin kaum eine Karte bei uns leisten können. Naja, irgendwie stellt der Mensch sich ja schrecklich schnell auf neue Situationen ein. Schrecklich schnell, ja. Und das bemerke ich bei mir auch. Corinna Harfuch. Ich habe Befürchtungen und ich habe aber auch also Hoffnungen, muss ich sagen. Für mich steht eins fest, das steht bestimmt bei den meisten fest, dass das, was wir da hatten, wirklich weg musste. Ja. Das ist einfach so. Und insofern bin ich darüber froh, dass das so gekommen ist. Und ich bin natürlich traurig, dass wir keine Zeit hatten, also unsere eigenen Sachen zu machen und die Träume zu verwirklichen, die man eben hatte. Wenn mal was passiert, dann könnte man und so. Das sieht nicht so aus, dass das geht. Ich habe Angst, dass es schwierig sein wird, anspruchsvoll zu arbeiten, sozusagen weiterhin kontinuierlich. Und ich habe Angst, dass man selbst von der Gier übermannt wird und sich also... Ja, und ich habe Angst, dass die Freunde sich nicht mehr so treffen, auf diese Weise, wie sie sich vorher getroffen haben. Aber ich glaube... Ich weiß es nicht. Wenn ich von mir ganz persönlich rede, dann kann ich einfach sagen, dass es mir gut geht, dass ich Arbeit habe, viel Arbeit habe und so andererseits nicht so eine Arbeit, die mich vom Hocker reißt, rein künstlerisch. Ja. Und ich merke, dass ich mich einlasse auf Arbeiten oder auf den Gedanken sozusagen, auf den Gedanken einlasse. Und der war mir vorher sozusagen völlig absurd. Ja. Und man muss eben Arbeit machen für Geld und dann muss man Arbeit machen fürs Herz, ne, oder für den Kopf. Und ich merke, dass ich selbst sozusagen anfange, das zu akzeptieren. Und das ist, macht mir auch wiederum Probleme, große Probleme. So, das ist ungefähr meine Stimmung im Moment. Und jetzt muss man sich eben kümmern. Also ich, Jackie Schwarz. Um mich kümmert sich im Prinzip auch, also niemand, wenn es mir an den Kragen geht. Ich muss völlig von vorn anfangen. Was der DDR-Bürger jetzt lernen muss, ist eben mehr auf sich zu achten als auf andere. Also nicht vom Ich zum Wir, sondern zurück zum Ich. Das sind alles Dinge, die wir 40 Jahre hier nicht gebraucht haben oder nicht mehr wollten. Das ist traurig, aber sich hinsetzen und jammern, es geht jetzt alles zu Ende, bringt auch nichts. Und zu unserem Beruf gehört eben viel Glück. Soziale Sicherheit, ach Gott, was ist das heute? Auch verständlich. Die müssen ja Kohlen verdienen. Und jetzt machen sie jedes Stück. Sie sind gezwungen dazu. Das ist keine Verurteilung jetzt dieser jungen Leute, sondern ich kann diesen Prozess nicht verändern. Ne? I think that was deep down, he was very, very sad about basically everything what had happened. You know, to him, to the theater, to this country. Tief in seinem Inneren war er voller Trauer über das, was ihm selbst, dem Theater und seinem Land passiert war. So to speak, he with the example of the Berliner Ensemble could make a better GDR happen, which is of course an illusion. But how many people could live without an illusion in their life? Natürlich war es eine Illusion zu glauben, dass das Brecht-Theater diese DDR verbessern könnte. Doch wer lebt schon ohne Illusionen? I mean, a writer can fool himself, and you can write even if you're not published. Ein Schriftsteller kann sich leichter belügen, auch wenn er nicht gedruckt wird. But an actor needs the audience. You can't play at home for yourself against the mirror. Schauspieler brauchen das Publikum. Wer spielt gern für sich allein, zu Hause vor dem Spiegel? Man kannte ihn nicht in westlichen Medien. Er war eine Ikone im Osten als Mackie Messer, er war eine Ikone in der Theaterwelt. Aber wer sich mit der Theaterwelt nicht befasst hat, für den war er auch keine Ikone. Und das war ja alles nicht mehr gefragt. Sein Lebensbild, sein ideologisches Bild und sein künstlerisches Bild waren nicht mehr gefragt. The king could not stand in line and waiting to be called. That was out of the question for him. Unmöglich für den König, der er war, in der Schlange vor dem Arbeitsamt zu warten. Er konnte das nicht. Mackie Messer erhält Post vom neuen Staat. Naja, und dann hat er auch diesen Rentenbescheid bekommen, gleich nach der Wende. Da hatte er zu mir schon gesagt, na, wenn das so sein wird, dann kann ich mir die Kante geben. Also, weil damit werde ich nicht auskommen. Er, der immer in den Westen konnte, der immer Geld hatte zu DDR-Zeiten, hat gemerkt, dass er plötzlich vor der Möglichkeit stand, eine winzig kleine Rente zu kriegen in der Bundesrepublik, nicht mehr gefragt zu sein, alt zu sein und kein Geld mehr zu haben. Und seine Frau, die Biene, gar kein Geld, keine Rente. Denn er hatte ja zum Schluss nicht mal 1000 Westmark. Nicht? Er war ja verzweifelt, dass er, der geachtete Künstler, der natürlich... Den jeder kannte. Den jeder kannte, der ein anderes Leben gewöhnt war... Der war plötzlich am Minimum. Dorotheenstädtischer Friedhof, Berlin-Chausseestraße. Unter den Fenstern von Brechts letzter Wohnung. Wolf Kaisers Apartment war 300 Meter entfernt. Der Herr Thormann sagte, der Kaiser hätte ihn mal angesprochen auf dem Hof, ob er ihm einen Revolver besorgen kann. Er will Schluss machen. Und da hat Herr Thormann gesagt, woher soll ich den Revolver nehmen? Ja. Und das war ein Nachbar. Ja, ja, es war unser Nachbar. Ja. Kaiser wohnte ja zwei Etagen drüber. Ja, im Vorderhaus, ganz oben. Hat. Im vierten oder so. Ganz oben. Er hatte ja diese berühmte abgeschabte Aktentasche. Und da ging er jeden Tag mit dieser Tasche aus dem Haus. Und es machte überhaupt keinen Sinn, ihn zu grüßen. Er blickte vor sich hin, wie versteint. Hatte gar keine Wahrnehmung mehr, also von seiner Außenwelt, ja. Also er hat sozusagen den nach außen hin den Eindruck aufrechterhalten wollen, dass er noch zur Arbeit geht. Ja, er ging immer mit dieser Aktentasche jeden Tag aus dem Haus. Lieber Gott. Ja. Also ich weiß nicht, wem er das vermitteln wollte, vielleicht auch seiner Frau. Wissen Sie, das ist als Mann wahrscheinlich auch eine menschliche Katastrophe. Wenn man seine Frau, die nie einen Pfennig verdient hat, aber immer für ihn da war, wenn man die nicht mehr versorgen kann. Sie hat ihn bekocht, geliebt und gemacht. Er sah alle seine Fälle wegschwimmen. Und dann hat er ja wohl auch in dem ganzen Jahr kein Angebot bekommen. Also schon 89 war es ganz dünn. Da hat er sich auch schon beklagt, dass das Fernsehen ihn nicht besetzt. Ich meine, in mancher Hinsicht war er ja dann ein Schauspieler, den es nachher eigentlich auf die Art nicht geben konnte. Der war ja nicht vorgesehen. Er hatte dort eine Rolle, die auch eine gesellschaftliche Rolle war. Was soll jetzt das Theater, was soll das Fernsehen der Bundesrepublik damit anfangen? Das ist klar, die Rolle stand und fiel mit dieser DDR, also mit diesem Land. Zu der Zeit war das einfach plötzlich von heute auf morgen nicht mehr wert. Das verkraftet man nicht so gut, das ist klar. Ein Schauspieler hat eben doch auch ein eigenes Schicksal, nicht? Und der will arbeiten und der muss arbeiten, das ist seine Nahrung. Ich wollte eben versuchen, etwas zu verändern, soweit man das kann, also von den Leuten zu den Menschen, nicht? Weil es ein bisschen zu wenig Menschen gibt und zu viele Leute. Sag ich, der ich immer noch an ein neues Menschenbild glaube. Ein Abend im Oktober 1992. Mackie Messer geht rasch ab. Sie haben vor der Glotze gesessen, beide. Aha. Das hat sie erzählt. Und da stand er auf und hat ihr so über die Wangen gestrichen. Ja. Ist aus dem Zimmer gegangen, kommt nicht wieder und kommt nicht wieder. Ja. Und dann dachte, was macht der so lange? Und sie war der Meinung, er holt sich was aus der Küche, ja. Und ist ihm nachgegangen und in der Küche war er nicht. Und da ist sie in sein Zimmer gegangen. Ja. Und da stand das Fenster offen und die Pantoffel ganz schön nebeneinander. Und dann, das hat mir nun wieder Herr Thormann erzählt, sie muss wie am Spieß gebrüllt haben, als sie ihn da unten entdeckte. Und dass er nun wirklich durchs Fenster geht, das hätte niemand so gedacht von ihm. I was in the Berliner Ensemble and in the canteen and somebody came in and said, Wolf just jumped out of his window. Ich hörte die Todesnachricht in der Theaterkantine. There was this moment of silence because I think all the actors in that room immediately understood why he did it. Ein Augenblick Stille. Und alle wussten, warum er das getan hat. Ich bin dann in der Mitte der Straßenbahn nach Haus gefahren. Ja. Und dann guckte man auf das Haus, wo man halt mal zum Kaffeetrinken eingeladen war. Ja. Und dann dachte ich so nach, Ist ja auch unglaublich mutig, dieser große Kerl, der schon Schwierigkeiten hatte mit der Hüfte und mit den Füßen. Dass der sich auf so ein Fensterbrett hieft und sich da runterfallen lässt, ja? Dass er sich aus dem Fenster warf. Wolf. It was a shock. Da liegt die Ruth Berlau. Ruth Berlau. Die dänische Geliebte Bertolt Brechts. Sie hat ja Mann und Kinder verlassen und ist Brecht in Elisabeth Hauptmann. Die Mitarbeiterin und Geliebte Nummer zwei. Dass die also beieinander sind, das ja. Finde ich gut. Ach, hier liegt Brecht. Hier ist Brecht und Weigel. Weigel. Ja. Der Dichter und die Ehefrau. Sein Ehrengrab des Landes Berlin. Sieht nicht besonders gepflegt aus. Daneben haben wir Erich Engel. Erich Engel, ja. Regisseur der Dreigroschenoper. Ecke Schall. Eckehard Schall, Schwiegersohn Bertolt Brechts und ein Star des Brecht-Theaters. Hier ist Heiner Müller. So ein schlichtes. Es schlägt ihm immer noch eine Zigarre dahin. Zigarre. Heiner Müller, Mitglied des Theaterdirektoriums nach der Wende. Tolle Nachbarschaft. Ey, ja, Wahnsinn. Gehst du öfter mal hierher? Na, ich bin hier sehr oft. Auch von dir aus, ja. Ja. Na, hier sind sie ja alle. Hier sind sie ja alle, ja. So, und hier ist Wolf Kaiser. 21.10.92 gestorben. Und geboren am 20.10.1916. Ja. 92, 82, also 72, Jahre. 76 war er dann. Mhm. Auf dem Grabstein sieht man Kaiser in der Rolle seines Lebens. Ja. Das ist also die Szene mit Polly. Mit so einer befasst sich sowieso keiner. Ja, das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir ja sehen. Ja, und das ist Micky am Galgen. Aber die Rita 92. Kaiser liegt auch hier. Ja, 94, zwei Jahre nach ihm gestorben. Die sind einfach gestorben. Ja. In diesen Jahren, in dieser Wendezeit oder kurz nach der Wende, sind die reihenweise abgetreten. Ja, ja. Und man hatte plötzlich den Eindruck, die Uhr ist abgelaufen. Ja. Also die sterben einfach. Das ist. Wenn wir wüssten, wer sich zu diesem Zeitpunkt alles ausgekickt hat, darüber gibt es ja keine Statistik. Es gibt ja wohl eine unglaubliche Anzahl von Leuten, die die Flinte ins Korn geworfen haben und haben gesagt, finito. Die haben sich verhungern, die haben das Essen verweigert oder die haben irgendwie sind abgetreten. Ja, ja. Die sind in so wie Schrumpfung. Ich habe mir neulich mal die Mühe gemacht und bin auf 64 Kollegen gekommen, die da liegen inzwischen. Das heißt, ich war auf 64 Beerdigungen fast. Also hier sehen wir die Schlussszene der Dreigroschenoper, denke ich mal. Ja. Wo dann der reitende Bote kommt. Aus Anlass ihrer Krönung befiehlt die Königin, dass Mackie Messer sofort freigelassen wird. Alle jubeln. Auf dem Platz vor dem Theater Bertolt Brechts stehen vier polierte Steinsäulen wie Denkmäler aus einer fernen Zeit. Eingemeißelt seine Worte. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenket, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Der Unbelehrbare. Warum Mackie Messer aus dem Fenster sprang. Eine Wendegeschichte. Manuskript, Ton und Regie Helmut Kopetzky. Sprecher Thomas Vogt. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010.